Eines Tages hat der Meister Eder im Speicher etwas gesucht. Und dabei ist ihm sein alter Malkasten voller Wasserfarben unter die Finger gekommen. Die Farben waren noch in Ordnung und der Pinsel auch. Vielleicht hat der Kobold, der Pumuckl, daran Freude, dachte er, nahm den Malkasten unter den Arm und trug ihn in die Werkstatt hinunter. Da schau mal, Pumuckl, was ich da gefunden hab. Eine Blechschachtel. Ja, ja schon, aber was drin ist, schau. Oh, rot, blau, grün, gelb. Das sind Wasserfarben. Aber da ist ja gar kein Wasser drin. Nein, das ist kein Wasser drin. Die heißen Wasserfarben, weil man die Pinsel da in ein Wasser tun muss, damit man malen kann. Wasserpinselfarben? Ja, man kann auch richtig nass in nass malen, aber das ist schon eine höhere Kunst. Also Pinselwasser, Nassfarben. Aber wenn ich mal nass in nass was auf den Boden gemalt habe, dann hast du nie gesagt, dass das höhere Kunst ist, sondern hast du immer nur gesagt, das ist herumgepritschelt. Ja, wer redet denn vom Boden? Auf ein Papier malt man doch. Das Bild, das oben über dem Sofa hängt, das ist so gemalt, weißt du schon, der See. Oh, See mit Wasser gemalt, vielleicht mit Seewasser. dann kann man mit Wasserhahn Wasser wahrscheinlich auch ein Wasserhahn malen. Oh, man kann alles damit malen, Bäume und Berge und Wiesen, Köpfe, was man mag. Was man mag. Mhm. Dann mag ich ein Segelschiff mit weißen Segeln und roten. Ja, jetzt gib mal Obacht, ich zeig dir. Und einer Glocke. Was? Mit der Glocke, ja. Also ich zeig dir, wie man das macht. Also schau, da tut man Wasser in ein Glas, dann tunkt man den Pinsel da ins Wasser. Das kann ich, ja. Ja, und dann fährt man mit dem Pinsel über eine von den Farben. Ja, über die rote Farbe. Gut, also über die rote. Ja. Und dann malt man so mit dem Pinsel da was aufs Papier. Ui, das ist ja eine Blume. Das ist ja eine rote Blume. Ja, jetzt pass auf. Und daneben, dann malen wir eine gelbe Blume. Immer schön den Pinsel dazwischen wieder auswaschen. Und ja. Jetzt machen wir noch ein paar Stängel und ein paar Blätter hin. Okay. Also das haben wir aber schön gemacht. Das hängen wir jetzt auch gleich übers Sofa. Na, lieber nicht. Aber jetzt darfst du mal. Ich ganz alleine. Ja, freilich. Der Pumuckl darf ganz alleine. Ja, natürlich. Aber, gell, unter einer Bedingung. Es wird nur auf Papier gemalt und nichts auf die Wand oder sonst wohin. Nein, nichts auf sonst wohin. Kommt ihr überhaupt nicht in Frage. Eben, so, also, jetzt nehmen wir mal den Pinsel. Nehmen wir den Pinsel. So, und jetzt eintunken. Eintunken. Jetzt ein bisschen abstreifen. Streifeln. So, und jetzt in die Farbe. In die Farbe. In rote Farbe. Nein, in grüne Farbe. Oder noch lieber in gelbe. Oder ja, also in, für irgendeine musste ich schon entscheiden. Ja, für die blaue. Für weißt du, weil blau ist das Meer. Und ich male ja so gern ein großes Meer. Mhm. Also das ganze Blatt voller Meer. Geh, noch mehr Meer. Alles blau, das ist doch langweilig. Da muss noch eine andere Farbe dabei sein. Ja, ne? Vielleicht Meerschweinchen. Oder rote Fische. Ja, rote Fische und grüne nochmal Fische und eine gelbe Christbaumkugel. Vielleicht. Aber geh, Christbaumkugel. Christbaumkugel schwimmt doch nicht im Meer. Warum nicht? Die soll ja auch gar nicht schwimmen, sondern, weißt du, ich male sie ganz unten hin, dann so, ist es ja eine untergegangene Christbaumkugel. Ja, also, ja, von mir aus. Ja, also, so, warte mal, so, also, da muss ich noch so, Bild fertig. Was, schon fertig? Ja, schon fertig. Mhm. Na, jetzt mal dein Segelschiff auch noch hin. Nein, das kann ich nicht hinmalen, weil ein Schiff ja auf dem Wasser schwimmt und ich male ja unter, weißt du, ich male unter dem Wasser. Dann malst du halt ein untergegangenes Segelschiff. Also die Schiffe, die ich male, die gehen nie unter, nie. Ja, also dann mach, was magst. Ja, ich mag noch ein paar Blumen ins Wasser malen. Weißt du, Wasser ist immer gut für Blumen, weil sie dann nicht verwelken. Mhm. Eine rote Blume und hier noch eine gelbe Blume und eine grüne Blume. Du, Pumuckl, da kommt gerade ein Kunde über den Hof. Geh her ein bisschen mit dem Malen auf, ja? Ja, der Herr Schmidtberger. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Herr Eder, ich komme nur schnell vorbei, um nachzuschauen, wie weit Sie mit meinem Regal sind. Ja, also morgen. Morgen können Sie es abholen. Morgen kann ich es abholen. Ja, ist ja wunderbar. Sehr schön. Oh, Herr Eder? Ja? Was wird denn das? Malen Sie? Nein, das ist bloß so, das liegt gerade da rum, ne? So, ja. Das liegt gerade da rum. Ist aber nicht übel in der Farbkomposition. So. Von Ihrem Enkel? Nein, Enkel habe ich nicht. Das hat so ein kleiner gemacht von einem Bekannten. Ah, von einem Bekannten, aber nicht unbegabt. So. Ja, die Unbekümmertheit ist immer etwas Herzerfrischendes bei Kindermalerei. Ja. Wie alt ist denn der Kleine? Ja, das weiß ich nicht genau. Aber er geht schon zur Schule, oder? Nein, in die Schule geht er nicht. Nicht in die Schule? Also für ein Kind, das noch nicht zur Schule geht, geradezu erstaunlich, Herr Eder. Ja, ich hätte das für die Arbeit eines 9- bis 10-Jährigen gehalten. Mhm. Also man soll dieses Kind viel mal lassen. Das Musische muss in jedem Alter sehr unterstützt werden. Ja, das tue ich schon. Ja. Also, dann komme ich morgen, um mir mein Regal zu holen. Ja, ist schon recht. Ja. Und grüßen Sie den kleinen Künstler von mir. Ja. Er soll so weitermachen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Wiedersehen, Herr Schmidberger. Und wie ich weitermache. Ich bin ein großer Künstler, ein sehr erstaunlich großer, begabter. Du sollst mich grüßen, also jetzt grüß mich mal bitte. Ja, also, ja. Ich grüße dich von Herrn Schmidberger. Ist recht so? Ja, und du musst auch sagen, dass meine Farbsitzionen nicht übel sind. Du, das heißt Farbkompositionen, gell? Farbkompositionen heißt es, jawohl. Also jetzt gib mir mal ganz schnell noch ganz viel Papier für große Farbkompositionskunst. Und du musst mich aber auch unterstützen. Warte mal, da habe ich doch noch so weiße Kartons irgendwo. Ja, da schau her. Da kannst du gut drauf malen. Ja, sehr gut sogar. Da male ich jetzt gleich ein, was male ich jetzt da am besten? Ja, malst halt einmal ein Haus. Nein, ein Haus, nicht ein Haus. Ein Haus hat so viele Ecken, weißt du, ich male nicht gerne Ecken. Das Runde, ich liebe das Runde. Es gilt ja die Kunde, das Runde ist schön. Malst einen Kopf, ja. Der ist ganz schön rund. Ein Kopf? Ja, aber weißt du, auf einem Kopf, da sind so viele Haare drauf und die kitzeln immer so, wenn man sie malt. Also ich male nicht sehr gerne Haare. Ja, dann lass ich die Haare weg. Ja, wenn ich die Haare aber weglasse, dann bin es ja nicht ich, sondern dann bist es ja fast du. Also dann malst du nicht. Fast, meine ich. Ja. Du hast ja schon noch ein paar lockige, schöne Haare, hast du noch. Ja. Also gut, dann... Ach nein, dich male ich nicht, weißt du, weil ich hätte gerne was Gelbes gemalt und du bist ja nicht gelb. Nur manchmal, wenn es dir schlecht ist. Ist eigentlich schade, dass du nicht immer gelb bist. Ja, also die Gesichtsfarbe kann ich wegen dir nicht ändern. Weißt du was, ich ändere einfach deine Gesichtsfarbe. Ich male dich einfach gelb, weißt du, gelb wie die Sonne. Oder gelb wie die lachende Sonne. Lach mal. Ja, so noch ein bisschen mehr von einem Ohr zu dem anderen. Ja, so. Also wenn du lachst, dann siehst du sehr gelb aus. So. Ja. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das ein sehr schönes Bild wurde. Der Meister Eder fühlte sich auch entsprechend geschmeichelt. Der Pumuckl forderte streng, dass das Meisterwerk über dem Sofa aufgehängt wurde. Nun, der gute Meister Eder hat ja Humor, und so hängte er das Bild auch tatsächlich auf. Am nächsten Tag kam die Frau Rettinger, Herrn Eders Zugefrau, um wie üblich die Wohnung gründlich durchzuputzen. Als sie das gelbe Bild über dem Sofa hängen sah, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, um Himmels Willen! Was haben denn Sie da hängen? Das bin ich, Frau Rettinger. Was? Das sollen Sie sein? Freilich, gefällt es Ihnen nicht? Nein, ganz und gar nicht. Wer hat denn das gemacht? Ein ganz bedeutender Künstler. Das auch noch? Also ich muss schon sagen, das moderne Zeug heutzutage, da weiß man wirklich nicht, was man denken soll. Das könnte mein kleiner Neffe genauso wie der Pinsler da. Sie irren Sie sich da ja nicht. Schauen Sie doch nur, wie schön die rote Nase in dem gelben Gesicht auf dem blauen Hintergrund ist. Schön finden Sie das? Ja, freilich ist das schön. Also ich würde sowas nicht einmal in meinen dunklen Gang hängen. Nee. Seien Sie mir bitte nicht böse, bitte. Ja, ich bin Ihnen nicht böse. Höchstens der Künstler, der könnte Ihnen sehr böse sein. Der war auch böse. Wer den Pumuckl kennt, weiß, warum an diesem Tag der Putzwasser überschwappte, der Staublumpen beim Ausschütteln aus dem Fenster flog und ein seltsamer Wind alle Asche aus dem Aschenbecher auf den Teppich fliegen ließ. Aber so richtig Luft für seinen Zorn konnte sich der Pumuckl erst machen, als die Frau Rettinger gegangen war. Pinsler, hat sie gesagt, Pinsler, wie das schon klingt. Nicht mal in den dunklen Gang würde sie das hängen, als ob ich meine schönen Bilder für ihren dummen, dunklen Gang malen würde. Pumuckl, jeder echte Künstler muss sich auch einmal eine schlechte Kritik gefallen lassen. Pinsler, diese Staubwedler, ja. Bürstlerfrau, ich weiß, was ich jetzt male. Ich male etwas, das ich nicht in einen dunklen Gang hängen würde. Nee. Weißt du was, die Frau Rettinger, jawohl, und zwar male ich sie grün, ja. Von oben bis unten grün, grün wie eine Raupe, grün wie ein Frosch, grün wie eine giftige Spinne. Grün wie giftige Fische. Ja, was bei dir alles grün ist. Ich brauche jetzt Wasser, viel, viel Wasser. Am besten brauche ich jetzt grünes Wasser. Der Pumuckl malte ein grünes Gespenst, vor dem man sich wahrlich fürchten konnte. Und rundherum malte er lauter Putzeimer und Bürsten, die wie Tausendfüßler aussahen. Es wurde ein sehr eindrucksvolles Bild. Und es verfehlte auch nicht seine Wirkung auf Herrn Schmidtberger, als er am nächsten Tag sein kleines Regal abholte und das Bild in der Werkstatt liegen sah. Sagen Sie, Herr Eder, ist das Bild auch von dem Kind, von dem ich gestern schon was gesehen habe? Das Bild da, ja. Interessant. So. Ja. Wissen Sie, ich kenne eine Dame, die führt eine Kindermalschule. Aha. Die wäre an einem derart begabten Kind sicher sehr, sehr interessiert. Ja. Ist übrigens eine sehr reizende Dame. Ja, das glaube ich schon, aber wissen Sie, das Kind da, das eignet sich nicht für eine Schule. Herr Eder, das können Sie nicht beurteilen, glaube ich. Ja, doch. Wissen Sie was, ich schicke die Dame her. Sie soll sich das da, also diese schöne Malerei, anschauen. Ja, okay, bitte machen Sie sich doch nicht solche Umstände. Herr Eder, lassen Sie mich nur machen. Der gute Meister Eder war nicht wenig in Verlegenheit. Er kann doch einen unsichtbaren Kobold nicht in eine Kindermalschule schicken. Er hoffte, dass der Herr Schmidtberger diese Angelegenheit vergessen würde. Leider irrte sich der Meister Eder. Herr Schmidtberger begegnete nämlich zufällig auf dem Nachhauseweg der Dame von der Malschule und erzählte ihr gleich begeistert von dem begabten Kind, das er eben entdeckt hatte. Und da die gute Dame gerade nichts Besseres zu tun hatte und sie außerdem einen Schreiner brauchte, ging sie auf der Stelle hin. Montelli ist mein Name. Frau Montelli. Ja, bitte. Sie ich wünschen... aus zwei Gründen zu Ihnen. So, zwei, erstens aha. Einmal brauchte ich in einer Nische einen Einbruch. Ja, bitte schön, dreht es doch mehr. Zweitens, ach, da hängt ja das Bild. Ja, so hängt's. Es ist wirklich kaum zu glauben, dass das ein Kind mit 5 Jahren... Sie wissen das vom Herrn Schmidtberger. Nein, das Kind ist nicht 5 Jahre alt, sondern viel älter. Viel älter? Ja, viel. Ganz alt ist das Kind schon, glaub's mir's. Aber Sie haben doch zu Herrn Schmidtberger gesagt, dass es noch nicht in die Schule geht. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es noch nicht in die Schule geht, sondern dass es nicht in die Schule geht. Das war ein Missverständnis. Herr Eder, mir geht ein Licht auf. So, ein Licht geht Sie Ihnen. Sie sind so reizend verlegen. Ja, es ist nett von Ihnen, dass Sie das reizend finden, aber ich bin wirklich ich verlegen. Ich glaube, Herr Eder, ich errate auch, warum. So. Sie selbst sind der Urheber dieses Bildes. Ich? Sie sind das viel, viel ältere Kind, das nicht in die Schule geht, stimmt's? Ja, das ist überhaupt die Lösung. Das Bild ist so hübsch naiv. So genau das, was man Sonntagsmalerei nennt und so. Was jetzt groß gefragt ist. Aha, ja, das freut mich. Aber jetzt reden wir lieber von Ihrer Einbaunische. Wie groß ist denn die? Wie man nur so genant sein kann, Herr Eder. Haben Sie noch mehrere Arbeiten? Ja, schon, aber schließlich bin ich Schreiner und nicht Maler. Ne? Das Künstlerische liegt aber in Ihnen. Das sieht man Ihnen an. Ja, also, das glaube ich nicht. Aber was haben Sie sich denn in der Nische vorgestellt? Das kann ich Ihnen genau sagen. Aber vorher noch eine Frage. Ja, ich weiß schon, was Sie fragen wollen. Ob ich nichts dagegen habe, dass Sie Herrn Schmidtberger aufklären und ihm sagen, dass ich der Künstler bin. Wissen Sie was? Klären Sie ihn ruhig auf. Dann braucht er das Kind nicht mehr zu Ihnen in die Schule schicken. Der Meister Eder hielt die Sache damit für abgetan und war froh, dass das so leicht gegangen war. Auch der Pumuckl war recht zufrieden. Schau mich jetzt mal bitte ganz, ganz genau an. Siehst du was? Nein. Du musst aber was sehen, weil wenn man dir schon das künstlerische ansieht von meinen Bildern, dann muss man mir das ja erst recht ansehen. Siehst du, ist das künstlerische... Ja, freilich, ja, und wie? Und wo siehst du das? An deiner Nase, die ist fast so grün wie die von deiner Putzfrau. Ich will keine grüne Nase haben. Ja, dann müsstest du es abwaschen. Und deine Finger übrigens auch. Schau nur, wie du ausschaust. Dann schaue ich lieber nicht, wie ich ausschaue. So. Ich schaue lieber die grüne Putzfrau an und freue mich, dass sich die Frau Rettinger schrecklich ärgern wird. Und dann musst du sagen, dass du sie auch nicht in den dunkelsten Gang hängen möchtest. Ja, das musst du sagen. Ja, das sehen wir dann schon, ja. Bevor aber die Frau Rettinger kam, tauchte Herr Schmidtberger wieder auf. Die gute Frau Monteli hatte ihn nämlich prompt aufgeklärt. Also, Herr Eder, jetzt muss ich mir doch das Bild von einem neuen Gesichtspunkt aus ansehen. Wenn das Bild nämlich von Ihnen ist... Ja, aber Sie werden doch nicht extra deswegen herkommen sein. Ich habe nämlich eine Vorliebe für naive Kunst. Für was? Für naive Kunst. Und zwar gerade für die naive Kunst der sogenannten Sonntagsmaler. Das ist nämlich noch die ehrliche Kunst. Da steht noch der Künstler mit seiner ganzen Person dahinter, mit seiner innersten Erlebniswelt. So. Das spürt man auch bei Ihrem Bild, Herr Eder. Ja. Also, so sehen Sie die Frau. Ich? Nein, das ist nicht ganz wahr. Sie sind Junggeselle, nicht wahr? Ja, schon. Die Frau malen Sie grün, weil sie für Sie etwas Geheimnisvolles ist, etwas Gespenstisches und weil grün auch wieder gleichzeitig die Farbe der Hoffnung ist. Was Sie nicht sagen. Das ist sehr interessant, glauben Sie mir. Ich würde das Bild gerne besitzen. Sie? Ja, ich habe schon eine ganze Sammlung von Sonntagsmalereien. Was verlangen Sie dafür? Nein, das kann ich nicht hergeben. Und warum nicht? Weil, um Himmels Willen, jetzt kommt auch noch die Frau Rettinger über den Hof. Das ist nämlich die bei mir putzt und... Ja, und was hat die mit dem Bild zu tun? Ich wollte nur schnell fragen, ob ich morgen kommen soll. Ach du liebe Güte. Was ist denn, Frau Rettinger? Bist du schon wieder ein neues von den Bildern? Die Frau Rettinger mag nämlich die Bilder gar nichts, wissen Sie. Frau Rettinger wird das aus einer anderen Perspektive sehen. Das grüne Bild geht ja noch, aber das da oben hängt, nein. Sind Sie am Ende der Maler? Nein, ich bin kein Maler. Ach drum, Sie schauen auch viel zu gewaschen aus dafür. Ja, aber ich verstehe nicht, was... Würden Sie sich sowas aufhängen? Ja, der Herr Schmidtberger ist gerade dabei, es zu kaufen. Das hat doch der Herr Eder gemalt. Herr Eder? Ja. Jetzt haut's mich um. Wissen Sie, der Herr Schmidtberger hat noch einen dunklen Gang wie Sie und da hängt es dann auf. Ja, aber im Gegenteil, das hänge ich sogar an eine besonders günstige Stelle in meinem Zimmer. Ja, dann, wissen Sie was? Dann schenke ich Ihnen das Bild, gratis um Franco. Schenken? Entschuldigen Sie vielmals, wenn ich das gewusst hätte. Es ist ja auch nicht ganz einfach, Kunst richtig zu beurteilen. Nein, wirklich nicht. Nur schade, dass niemand das Gesicht vom Pumuckl sehen konnte. Er strahlte vor Triumph und Stolz. Sein Bild sollte an eine besonders günstige Stelle gehängt werden. Und außerdem war die Frau Rettinger recht in Verlegenheit. Ein paar Tage später ist von Herrn Schmidtberger als Dank für das Bild ein Geschenkkorb mit Wein und Wurst und Schokolade gekommen. Der Meister Eder und sein Pumuckl standen mit großen Augen davor und der Pumuckl meinte: Weißt du, wir machen das in Zukunft so. Wie? Du persönlich, du arbeitest für Geld und ich arbeite für Korb. Also wenn der mal leer gegessen ist, dann mache ich gleich wieder eine schöne grüne Putzfrau. Bis jetzt ist der Korb weder leer gegessen noch leer getrunken. Aber wenn es soweit ist, dann könnte es durchaus sein, dass der Pumuckl wieder zu malen anfängt. Das heißt, wenn er den Farbkasten findet. Den hat der Meister Eder nämlich schnell wieder in den großen Schrank im Speicher hinaufgetragen.